Ich war 19 Jahre alt, als ich zum ersten Mal bewusst eine Avocado gesehen habe. Es war das erste Unisemester. Ich hatte mich mit zwei Kommilitoninnen zum Sushi selber machen verabredet, was wir sehr studentisch und aufregend fanden, und eine von ihnen bat mich per WhatsApp, eine Avocado mitzubringen. Da stand ich also im Supermarkt und suchte sehr, sehr lange nach einer Avocado, die nicht matschig war. Niemand mag schließlich weiche Mandarinen oder weiche Paprika oder weiche Tomaten. Zu wissen, dass Avocados weich sein müssen, gehört zu kulturellem Kapital, das ich damals noch nicht besaß. Als ich also mit der sehr, sehr harten Avocado, von der ich dachte, sie wäre einfach äußerst frisch, zu unserem Treffen kam, lachten die beiden anderen mich aus. Aber nicht, weil sie dachten, dass ich nicht gewusst hätte, welches der erwünschte Zustand einer Avocado ist, sondern weil sie dachten, ich hätte in der Eile einfach nur vergessen, die Avocado auf ihre Essbarkeit zu prüfen.